Ich weiß, du kannst einfach nicht ohne mich. Du fühlst dich, als ob du auf Drogen bist. Und dass das Kind nicht gut erzogen ist. Dafür kann ich nix, Herr Polizist. Deutschland kann einfach nicht ohne mich. Das fühlt sich an, als ob du auf Drogen bist. Und auch wenn das schon lange nicht mehr komisch ist. Ich bin nicht schuld daran, Herr Polizist. Ich sag's nur so, wie's ist. Ich bin ein normaler Junge, nur nicht normal aufgewachsen. Draußen mit nem Haufen Atzen, jeder hat was auf dem Kasten. Wir haben auf uns aufgepasst und Gegner haben sich eingeschissen. Damals hab ich gelernt, einem Freund niemals ans Bein zu pissen. Ich mach, was ich für richtig halt, ich scheiß auf mein Gewissen. Mach doch, was du willst, keiner kann mich ficken wie kleine Titten. Ich scheiß auf deine Sitten, deine Ethik, deine Regeln. Ich kann das alleine regeln, ich kann was einfädeln. Gib das Gesetzbuch her, ich kacke drauf. Jede Woche macht Herr Staatsanwalt für mich ne neue Akte auf. Doch sie haben wieder kein Glück. Ich kann nicht anders, ich komm immer wieder zurück. Ich weiß, du kannst einfach nicht ohne mich. Du fühlst dich, als ob du auf Drogen bist. Und dass das Kind nicht gut erzogen ist. Dafür kann ich nix, Herr Polizist. Deutschland kann einfach nicht ohne mich. Das fühlt sich an, als ob du auf Drogen bist. Und auch wenn das schon lange nicht mehr komisch ist. Ich bin nicht schuld daran, Herr Polizist. Ich sag's nur so, wie's ist. Jeder zweite Jugendliche kennt meinen Namen. Doch ich lass auf meine Prominenz einfahren. Sie hören mich rappen und rufen die Polizei an. Sie sagen, es sei Schweinkram, doch sie haben keinen Plan. Sie hören die Säge kreischen, inzwischen schon Ewigkeiten. Weil ich schon ewig bei bin, ich will es doch ewig bleiben. Leute sitzen vor dem Internet, nur für ein Lebenszeichen. Komm, ich mach die Webcam an, ich werd dir meinen Penis zeigen. Sie sagen, irgendwas ist schiefgelaufen, ohne ihn war es so schön. Warum ist er wieder draußen? Nein, ihr hattet wieder kein Glück. Ich kann nicht anders, ich komm immer wieder zurück. Ich weiß, du kannst einfach nicht ohne mich. Du fühlst dich, als ob du auf Drogen bist. Und dass das Kind nicht gut erzogen ist. Dafür kann ich nix, Herr Polizist. Deutschland kann einfach nicht ohne mich. Das fühlt sich an, als ob du auf Drogen bist. Und auch wenn das schon lange nicht mehr komisch ist. Ich bin nicht schuld daran, Herr Polizist. Ich sag's nur so, wie es ist. Ich bin immer nett und freundlich, so wie Hai. Ich hab mir nichts zu Schulden kommen lassen, Herr Polizei. Ich red mir das nicht ein, ich glaube dran. Ich klau dir einfach, was ich brauchen kann. Du kriegst dafür ein Autogramm. Ich bin ein lieber Junge, nur manchmal ein bisschen seltsam. Ich bin für dich sowas wie die Rolling Stones für deine Eltern. Ein Rebell, ein dummer, autonomer Steineschmeißer. Oder war dein Vater nur ein eingefleischter Beinespreizer? Das hier ist meilenweiter, ihr könnt es nicht verstehen. Doch eure Kinder sehen mich wieder mal im Fernsehen. Sie spielen wieder verrückt. Denn ich bin wieder zurück. Ich weiß, du kannst einfach nicht ohne mich. Du fühlst dich, als ob du auf Drogen bist. Und dass das Kind nicht gut erzogen ist. Dafür kann ich nix, Herr Polizist. Deutschland kann einfach nicht ohne mich. Das fühlt sich an, als ob du auf Drogen bist. Und auch wenn das schon lange nicht mehr komisch ist. Ich bin nicht schuld daran, Herr Polizist. Ich weiß, du kannst einfach nicht ohne mich. Du fühlst dich, als ob du auf Drogen bist. Und dass das Kind nicht gut erzogen ist. Dafür kann ich nix, Herr Polizist. Deutschland kann einfach nicht ohne mich. Das fühlt sich an, als ob du auf Drogen bist. Und auch wenn das schon lange nicht mehr komisch ist. Ich bin nicht schuld daran, Herr Polizist. Ich sag's nur so, wie's ist.